Man reist nicht nur in die Ferne, sondern auch zu sich selbst, zu den eigenen Gedanken. Und es gibt wohl kaum einen besseren Ort, diesen Gedanken nachzugehen, in Welten zwischen Traum und Realität unterwegs zu sein, als auf einer nächtlichen Zugreise, wenn die dunkle Landschaft vorbeizieht. Genau in einem solchen Zug befinden wir uns, im Schlafwagen Pegasus, auf der legendären Strecke zwischen New York und Chicago und lauschen den Gedanken der Reisenden. Mal wichtig und lebensverändernd, dann wieder ganz banal. Das Hörspiel basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von Thornton Wilder, der in seinem Leben insgesamt 3-mal mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Bitte beachten Sie, diese Aufnahme ist bereits über 70 Jahre alt und kann daher an der einen oder anderen Stelle leichte Qualitätsschwankungen aufweisen. Trotzdem schön, dass solche Funde nicht in Vergessenheit geraten. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise und viel Vergnügen beim Hören. Thornton Wilder, Schlafwagen Pegasus. Bei uns in den Vereinigten Staaten haben die Schlafwagen Namen. Dieser hier heißt Pegasus. Es schläft sich besser in einem Wagen, der einen solchen poetischen Namen führt, als in einem, der nur eine Nummer trägt. Wir sind unterwegs von New York nach Chicago. Heute ist der 21. Dezember 1930. Aber ich darf nicht vergessen, unser Schlafwagen unterscheidet sich auch noch in anderer Hinsicht von den europäischen Schlafwagen. Er hat 3 Abteile erster Klasse mit je einem Bett und ein großes Abteil, wie in Europa die Liegewagen, mit einem Mittelgang und rechts und links davon in 2 Reihen übereinander die Betten. Die Abteile erster Klasse und der Liegewagen sind besetzt. Aber in unserem Hörspiel beschäftigen wir uns nicht mit allen Reisenden. Ich werde Ihnen die wichtigsten nachher noch vorstellen. Die Betten sind alle gemacht. Es ist jetzt 21.33 Uhr. Die Fahrgäste liegen schon hinter ihren grünen Vorhängen in den Betten. Einer lässt seine Schuhe auf den Boden fallen und windet sich dann mühsam aus den Hosen. Ein anderer überlegt, ob er seine Brieftasche in der Nacht unter dem Kopfkissen oder im Kissenbezug verstecken soll. Der Schlafwagenschaffner ist ein harmloser, gutmütiger und hilfsbereiter Kerl. Aber ich glaube, wir fangen jetzt einfach an. Jawohl, Madam. Vergessen Sie nicht, mich punkt 5:45 zu wecken. Jawohl, Madam. Ich weiß genau, ich werde Ihnen der ganzen Nacht kein Auge zumachen. Aber ich wünsche trotzdem, dass Sie mir sagen, wenn es 5:45 Uhr ist. Jawohl, Madam. Schaffner! Schaffner! Jawohl, mein Herr. Zum Kuckuck, wie schaltet man diese Leselampe hier ein? Darf ich mal sehen? Oh, tut mir leid, die ist nicht in Ordnung. Am besten legen Sie sich andersrum ins Bett, dann haben Sie das Licht unter Deckenlampe. Verzeihung, ist hier vielleicht jemand im Wagen, der mir eine Aspirintablette leihen kann? Jawohl, Madam. Im Augenblick, Madam. Verzeihung, Frau, ich hatte mich geirrt. Aber das ist ja unerhört. In meinem ganzen Leben ist mir so etwas noch nicht passiert. Schaffner! Jawohl, Madam. Meine Wärmflasche rinnt. Ich glaube, es ist besser, Sie leeren sie aus. Ich versuche, ohne Wärmflasche auszukommen. Schauderhaft, alles ganz nass. Junger Mann, Wenn Sie mich noch einmal belästigen, dann werde ich mich beim Zugführer beschweren. Oh, Verzeihung, gnädige Frau. Ich habe Sie nicht belästigen wollen. Mir ist nur mein Gürtel runtergefallen und ich wollte ihn noch erwischen. Dabei bin ich an Ihren Vorhang gekommen. So, na, da haben Sie Ihren Gürtel. Und jetzt schlafen Sie endlich. Heute scheinen alle Leute bei mir hereinzuplatzen. Schaffner? Schaffner? Madame. Ach, bitte seien Sie doch so gut und bringen Sie mir ein Glas Wasser. Ich bin halb verdurstet. Bitte sehr. Bill. Bill. Ja, was ist denn los? Auch lang mir noch mal einer von den Zeitschriften rüber. Welche denn? Nur irgendeine. Die mit den Detektivgeschichten. Ach, Fred, ich bin doch gerade mittendrin in einer Geschichte. Ah, na gut, dann gib mir das mit Westheft rüber. Danke. Schlafwagen Pegasus. Jetzt haben Sie ungefähr einen Eindruck. Sie liegen alle in Ihren Betten. Und jetzt möchte ich, dass Sie die Gedanken der Fahrgäste hören. Da ist zum Beispiel die gutmütige, dicke 50erin. Mal nachdenken. Ja, Puppe für die Kleine habe ich. Und den Schlafrock für Maria auch. Und den Füllfederhalter für Herbert. Das Abonnement auf die Illustrierte für George. In Bett 9 liegt der Ingenieur, der von seinem Freund vorhin die Zeitschriften mit den Wildwestgeschichten erbeten hat. Das war die größte Idiotie meines Lebens. Der hat mich mindestens 3 Jahre zurückgeworfen. Wenn ich im Lande geblieben wäre, hätte ich mir jetzt schon $30.000 gespart. Warum habe ich bloß diesen Kontrakt mit den gottverdammten Sowjets abschließen müssen? Aber nein, ich habe mir eingebildet, es könnte interessant sein. Interessant. Mein Gott. 3 Jahre habe ich verloren. Und ich weiß nicht einmal, ob meine Firma mich noch zurückhaben will. Ich werde wohl nie trocken hinterm Ohr. Und in dem Bett 1 liegt die alte Jungfer, die sich immer noch nicht über ihre Wärmflasche beruhigen kann. Ich weiß, ich werde die ganze Nacht wach bleiben. Wenn ich wenigstens die Wärmflasche hätte. Ich kann mir nicht vorstellen, was mit ihr los ist, dass sie ausgerechnet hier im Zug zu rinnen anfängt. Also, jetzt werde ich mich auf die rechte Seite legen und tief atmen. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Und an etwas Schönes denken. Und vielleicht werde ich dabei doch einschlafen. Und der Ingenieur, der vorhin seinem Freund die Zeitschrift gegeben hat, ist nicht ganz bei seiner Detektivgeschichte. Herrgott, Lilien. Wenn du anders bist, als ich es mir vorstelle, dann weiß ich nicht, was ich noch tue. Und wahrscheinlich ist es falsch, wenn man dem Mädchen sagt, dass ich allein seinetwegen den ganzen Weg nach Kalifornien mache. Nur um sie zu sehen. Ich muss mir irgendeine Geschichte ausdenken. Geschäftsreise oder etwas Ähnliches. Merkwürdig. Ich bin noch nie so verrückt nach einem Mädchen gewesen wie nach ihr. Naja, macht er vielleicht, aber das war anders. Ach, vielleicht sollte ich lieber lesen, sonst drehe ich noch ganz durch. Woher wussten Sie denn, dass es 10 Uhr war, als der Gast aus dem Haus ging? Fragte der Detektiv. Weil ich, antwortete das Dienstmädchen, um 10 Uhr immer das Licht im Wintergarten hinten der Halle ausschalte. Als ich die Treppe herunterkam, hörte ich den Herrn mit irgendjemand an der Haustür sprechen. Er sagte gerade, also gute Nacht, Doktor. Er sagte gerade, also gute Nacht, Doktor. Ach, ich habe keine Lust mehr zum Lesen. Ich will jetzt an Lilien denken. Dieses blonde Haar, die Augen. Auf diese Weise werde ich nie einschlafen. Das war die größte Idiotie meines Lebens. Vielleicht hat sie schon einen Schlafrock. Ich hätte die Wärmflasche genauso gut zu Hause lassen können. $30,000. Lilien. Aufhören, bitte. Das genügt vorerst. Der Schaffner macht das Licht im Mittelgang aus. Und jetzt brennen nur noch ein paar blaue Nachtlampen an der Decke. Aber die Gäste in den Abteilen erster Klasse sind noch wach. Das Abteil 1 ist für Philip Milbury reserviert. Er steht in seiner Tür, die sein Abteil mit Nummer 2 verbindet und in dem seine Frau Harriet liegt. Sie zieht gerade die weiß überzogene Wolldecke herauf bis zum Kinn. Fühlst du dich wieder ganz wohl, mein Schatz? Ja. Ich weiß gar nicht, was vorhin mit mir los war, als wir im Speisewagen saßen. Soll ich die Tür zumachen? Kannst du nicht einen Stuhl dazwischen stellen, dass sie halb offen bleibt, aber so, dass sie nicht klappert? Ja, mal sehen. Ja, das geht. Sie ist jetzt festgeklemmt. Also gute Nacht, mein Schatz. Wenn du nicht schlafen kannst, dann ruf mich. Wir können dann beide wach bleiben und Karten spielen. Du denkst sicher an die schreckliche Zeit, als wir eine Woche lang jede Nacht wach blieben und Karten spielten. Aber heute weiß ich, dass ich fest schlafen werde. Das Geräusch der fahrenden Räder ist irgendwie ganz nett. Ganz gemütlich. In welchem Staat sind wir jetzt? Wir sausen durch Ohio. Jetzt werden wir bald in Indiana sein. Ach, ich kenne diese kleinen Städtchen so gut, wo überall vor den Häusern die Aufsteigeblöcke stehen, von denen aus die Leute früher leichter in den Sattel steigen konnten. Also wir kommen sehr früh in Chicago an. Ich werde dich vorher wecken. Schlaf gut. Schlaf gut, Liebste. In den beiden Abteilen Nummer 1 und 2 ist jetzt Ruhe. Philip zieht sich aus und legt sich ebenfalls zu Bett. Aber im Abteil 3 sitzen drei Passagiere. Eine Patientin, ihre Pflegerin und ihr Wärter. Die Patientin lehnt ihre Stirn gegen die Fensterscheibe und sieht hinaus in die Nacht. Der Wärter hat sich eine Zigarre angesteckt. Die Pflegerin strickt an einem Strumpf. Ich will nicht dorthin. Ich will nicht dorthin. Wollen Sie sich nicht lieber hinlegen? Ich will raus aus diesem Zug. Ich will zurück nach New York. Soll ich Ihnen nicht wieder ein wenig die Haare bürsten? Es ist doch ein so angenehmes Gefühl. Ich will heraus aus diesem Zug. Ich will heraus. Aber die Tür geht nicht auf. Ruhig, ruhig. Aber. Wer wird denn solchen Lärm machen? Sie werden ja alle die netten Leute da draußen aufwecken. Kommen Sie, ich erzähle Ihnen eine Geschichte über den Ort, zu dem wir jetzt fahren. Aber ich will nicht dorthin. Oh, aber da ist es wundervoll. Da gibt es überall weite Rasenflächen und Gärten. Ich habe nirgendwo so etwas Schönes gesehen. Es ist einfach wundervoll. Gibt es dort auch Rosen? Rosen? Und was für Rosen? Rote, gelbe und weiße. Es ist alles voller Rosen. Das muss eben Cleveland gewesen sein. Ich hatte einmal einen Fall in Cleveland. 6 Monate lang. Zuckerkrank. Ich wollte, wir hätten ein Radio hier. Radios sind immer gut für die. Ich hatte mal eine Patientin, da musste das Radio die ganze Zeit gehen. Ach, Radio ist was Wundervolles. Meine verheiratete Nichte hat eins. Das geht auch den ganzen Tag. Es ist wirklich wundervoll. Ich bin nicht schön. Ich bin nicht so schön, wie Sie es war. Aber ich finde, Sie sind schön. Sehr schön. Mr. Morgan. Finden Sie nicht auch, dass Mrs. Webster schön ist? Sie sieht ausgezeichnet aus, wie ein Filmstar. Ja? Der Schaffner. ist ein vielgeplagter Mann. Er kommt die ganze Nacht nicht zur Ruhe. Harriet, also Mrs. Milbury, hat geklingelt. Doch, als ich aus dem Speisewagen kam, las ein Herr auf einem Liegebett auf dieser Seite des Wagens eine medizinische Zeitschrift. Bitte gehen Sie und wecken Sie ihn. Aber Madame, mich darf doch niemand wecken. Doch, Sie müssen, Schaffner, hören Sie, widersprechen Sie mir nicht. Ich bin krank, mein Herz. Wecken Sie ihn. Sagen Sie ihm, ich hätte einen Herzanfall. Jawohl, Madame. Verzeihung. Ja, hallo, was ist los? Sind wir schon da? Nein, entschuldigen Sie bitte, Sir, aber da ist eine Dame, die sagt, sie braucht dringend einen Arzt. Komm mal, Augenblick mal. Wenn Sie schaffen, ist es eine junge oder eine alte? Ich weiß nicht recht, Sir, eine ältere Dame, aber auch noch nicht so sehr alt. Sie meint, sie hat einen Herzanfall. Danke, ich bin sofort da. Ich will mich nur schnell anziehen. Sie soll ganz still liegen. Jawohl, Sir. Madam. Er wird sofort hier sein, Madam. Er sagt, Sie sollten inzwischen ganz still liegen. Mal diese Leuchtschuhe. Können wir den Wagen nicht ein bisschen mehr Ruhe haben? Holz im Maul. Wo ist er denn? Hier, Sir. In Abteil 2. Machen Sie mal das Licht an. Danke. Sie ist tot. Weißt du, ganz allein? Nein. Hier nebenan in Abteil 1 schläft Ihr Mann. Idiot, warum haben Sie ihn denn nicht gerufen? Kann ich wieder reingehen und mit ihm sprechen? Gut, so viel über das Innere des Wagens. Und nun wollen wir einmal sehen, wo sich der Wagen gerade befindet. Seine geografische, meteorologische, astronomische und theologische Position ausmachen. Schlafwagen Pegasus, 21.50 Uhr, den 21. Dezember 1930. Alles fertig? Nein, nein, nein, nein. Ja, was ist denn das? Die Zeit für die Planeten ist noch nicht gekommen. Erst die geografische Position. Aha, da hören wir schon etwas. Oder war es nicht? Wir wollen noch einmal genau hinhören. Ich bin der Ort Grover's Corner, Ohio. 821 Einwohner. Die Guten und die Schlechten, die Falschen und die Echten. Die Frommen und die Sünder sind alles Gottes Kinder, Volksmund unbekannt. Gut, das genügt für Grover's Corner. Und jetzt versinkt der kleine Ort im Dunkel. Wir fahren an einem Feld vorbei. Ich bin das Feld zwischen Grover's Corner, Ohio und Parkersburg, Ohio. In diesem Feld sind 51 Maulwürfe, 206 Feldmäuse, 12 Schlangen und unzählige Käfer, Ameisen, Spinnen. Alle im Winterschlaf. Schneit's im Dezember und ist's kalt, kommt dafür der Frühling bald. alte Bauernregel, auf die Sie sich verlassen können. Entschuldigen Sie bitte, dass ich mich hier einbringe. Ich bin der Landstreicher, der unten zwischen den Achsen des Pegasus liegt. Ich fahre von Rochester im Stadt New York nach Joliet im Stadt Illinois. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Sie sehen, ganz so ungebildet bin ich auch nicht. Servus! Ich bin das Städtchen Parkersburg, Ohio. 2604 Seelen. Ich habe das schreckliche Unglück mit angesehen, das der Alkohol über die Menschen bringt. Und ich hoffe, hier wird keiner auch nur einen Tropfen von dem Fluch anrühren, durch den schon so viele in diesem schönen Land untergegangen sind. Helft den Gesunkenen, Alkoholbetrunkenen. Dankeschön. Dass sie nicht untergehen, dass sie nicht untergehen. Helft den Gesunkenen, sono l'operaio che perdette la vita in questo luogo all'esplosione di una mina per la costruzione del ponte che voi in questo momento state attraversando. Fu ucciso da un pezzo di roccia, perciò partecipo a questo spettacolo come spettro. 87 anni or sono i nostri antenati hanno creato in questo continente una nazione nuova. Oh, entschuldigen Sie bitte, das war italienisch. Er sagte, er sei der Geist eines Arbeiters, der ums Leben kam, als die Brücke gebaut wurde, über die der Schlafwagen Pegasus eben gefahren ist. Und er möchte in diesem Hörspiel auch etwas sagen. Er wurde bei einer Sprengung von einem Felsblock erschlagen. Wenn ein Amerikaner zuhört, dann hat er das Zitat sicher wiedererkannt, das der Arbeiter anführte. Es sind die Anfangsworte aus Abraham Lincolns berühmter Ansprache bei der Einweihung des Friedhofs von Gettysburg für die Toten der Schlacht. Sie beginnt, vor 87 Jahren haben unsere Väter auf diesem Kontinent eine neue Nation geschaffen und so weiter und so weiter. Danke sehr, Mr. Bianchi. Aber da meldet sich schon wieder ein anderer Arbeiter. Guten Abend. Ich bin ein Weichensteller in einem Stellwerk bei Parkersburg, Ohio. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass ich nicht eingeschlafen bin und dass die Weichen und Signale für diesen Zug alle in Ordnung sind. Ich wünsche Ihnen gute Reise. So, das muss für die Bestimmung der geografischen Position genügen. Jetzt das Wetter, bitte. Es sind heute Nacht 11,5 Grad unter Null. Der Wind kommt von Nord-Nordwest mit einer Geschwindigkeit von 13,2 Metern in der Sekunde. Ein Tief bewegt sich von Saskatchewan ostwärts auf die Atlantikküste zu. Voraussage für morgen: kalt mit einigen Schneefällen im Mittelwesten und im westlichen Teil des Staates New York. Und jetzt bitte die Stunden. Die Minuten sind Klatschbasen. Die Stunden sind Philosophen. Die Jahre sind Theologen. Von den Stunden ist nur die Mitternachtsstunde auch Theologin. Fertig, 10 Uhr? Bist du nicht überzeugt, dass wer so die Schönheit schaut... Als Philosophin hat sie natürlich ihren Plato gelesen. Bist du nicht überzeugt, dass wer so die Schönheit schaut, wie sie einzig erblickt werden kann, besonders bevorzugt ist? Denn da er nicht mit Abbildern in Berührung ist, sondern mit Wirklichkeit. 11 Uhr. Was sonst kann ich, Epiktet, ein lahmer alter Mann, tun, als Gott Loblieder singen? Wenn ich also eine Nachtigall wäre, sänge ich mit der Stimme einer Nachtigall. Wäre ich ein Schwan, singe ich mit der Stimme eines Schwans. Und Sie, Mitternachtsstunde, was haben Sie gelesen, was sprechen Sie? Das Gespräch zwischen dem heiligen Augustinus und seiner Mutter. Ach ja, ich weiß. Und wir begannen zu sagen, wenn alle Aufruhr des Fleisches in Menschen gestillt wäre. Und wir begannen zu sagen, wenn alle Aufruhr des Fleisches im Menschen gestillt wäre. Gestillt die Abbilder der Erde, der Gewässer und der Luft. Etwas schneller, bitte. Gestillt auch die Pole des Himmels. Gestillt auch die Pole des Himmels. Jahr schwiege die Seele selbst, ganz in sich selbst gestillt. Und ein bisschen lauter. Schwiegen auch alle Träume und Gesichte. Das waren also die Stunden. Und jetzt kommen die Planeten. Lauter, Saturn. Venus, zeigen Sie sich doch etwas lieblicher. Denken Sie daran, was Sie Ihrem Ruf schuldig sind. Jetzt, Jupiter. Jetzt die Erde. Io sono l'operaio che perdette la vita in questo luogo all'esplosione di una mina. Ich bin Weichensteller in einem Stellwerk bei Parkersburg, Ohio. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass ich nicht eingeschlafen bin. Der zwischen den Achsen des Schlafwagens Pegasus mitfährt, und zwar von Rochester im Staat New York nach Joliet im Staat Illinois. Helft die Gesunkenen vom Alkohol betrunkenen. Dass sie nicht untergehen, dass sie nicht untergehen. 51 Maulwürfe, 206 Feldmäuse, 12 Schlangen und unzählige Käfer, Ameisen, Spinnen. Die Falschen und die Echten, die Frommen und die Sünder sind alle Gotteskinder. Ist tot. Weißt du denn ganz allein? Ich bin auch nie so verrückt nach einer Frau gewesen wie nach Lilian. Dieses blonde Haar. Jetzt bitte einmal Ruhe. Danke. Psst. Die Erzengel treten auf. Wir kommen jetzt zur theologischen Position des Schlafwagens Pegasus. Gabriel und Michael. Ich finde, sie sehen nicht anders aus als Menschen von der Straße. Aber es könnte schon sein, dass einige Fahrgäste etwas Besonderes an ihnen spüren. Anscheinend wissen sie auch, was die beiden sagen. Obwohl die Worte der Erzengel uns nur wie Musik klingen. Die geistesgestörte Patientin in dem Abteil 3 scheint sie ganz gut zu verstehen. Während die Pflegerin strickt und der Wärter sich eine Zigarre ansteckt. Welchen Zweck soll es denn haben, dass Sie mich hier unten noch weiter warten lassen? Ich bin Ihnen natürlich dankbar. Dankbar auch dafür, dass es mir und meinem Kopf jetzt so viel besser geht. Diese alte Geschichte, diese schreckliche Geschichte von damals, Sie wissen schon, verfolgt mich nicht mehr so sehr wie früher. Es ist, als sei mir eine große Last von meinem Gemüt genommen worden. Aber nun versteht mich auf einmal niemand mehr. Ich selbst verstehe mich zwar vollkommen, aber die anderen verstehen gar nichts mehr von dem, was ich sage und meine. Ich muss also noch warten. Ja, wenn Sie meinen, dann wird es wohl das Beste sein. Gut. Aber die Leute sind alle so kindisch und albern. Sie besitzen gar keine Logik. Die Menschen sind alle so töricht und verrückt, wie die Kinder. Es kommt vielleicht daher, dass sie nie gelitten haben. Die Patientin legt sich wieder hin und schließt die Augen. Im ersten Abteil spricht der Arzt mit Harriets Mann, mit Mr. Milbury. Sie erkennen die Erzengel nicht. Das Gesicht der toten Harriet aber wendet sich noch einmal zur Tür des Abteils, als sie bei den Erzengeln erscheinen. Sie sagt: Nein. Ich wäre dort oben bei euch nicht glücklich. Lasst mich hier unten tot sein. Ich gehöre hierher. Ich werde glücklich sein, wenn ich in meinem Haus umherwandern und Philipp nahe sein kann. Ihr wisst sehr gut, dass ich dort oben nicht glücklich sein kann. Ich schäme mich so, dass ich nicht mit euch kommen will. Ich habe gar nichts zu meinem Leben geleistet. Ich habe gar nichts getan in der Zeit, die ich auf der Erde war. Und schlimmer, noch viel schlimmer als das, ich war ärgerlich und verdrossen. Ich habe nie etwas begriffen. Oh, ich würde es nie wagen, bei euch dort oben auch nur einen Schritt zu tun. Es ist doch unmöglich, mir alle diese Dinge zu vergeben. Ich will nicht so leicht Vergebung erlangen. Ich will die mir dafür zukommende Strafe. Ich werde mich nicht von der Stelle rühren, bis ich nicht eine lange, lange Strafe verbüßt habe. Ich will befreit sein von alledem. Ich will ganz neu werden. Ja, ich stehe ja nun schon auf. Oh, ich schäme mich so. Ich bin ja nur ein dummer und törichter Mensch. Und ihr wisst das sehr gut. Aber natürlich, was jetzt beginnt, muss ganz herrlich sein. Wollt ihr mich denn wirklich haben? Wirklich? Gut, dann werde ich kommen. Können wir nicht die anderen Leute aus dem Zug auch mitnehmen? Es sind ein paar so liebe Gesichter in dem Schlafwagen. Können wir nicht alle mitkommen? Ihr werdet niemals einen besseren Menschen finden als Philipp. Bitte, bitte lasst uns doch alle mitkommen. Diese Treppen hinauf? Aber wie ungeheuer hoch und weit hier alles ist. Ich habe ein schwaches Herz und der Arzt hatte mir verboten, Treppen zu steigen. Ich fordere nicht, das ferne Land zu sehen. Ein Schritt dahin ist schon genug für mich. Mein Mund redet und singt so drauf los. Ich kann meine Worte gar nicht mehr beherrschen. Lasst mich auf dieser Stufe noch einen Augenblick stehen. Ich möchte Abschied nehmen von all dem, was ich jetzt noch sehen kann. Nur einen Augenblick. Leb wohl, Philipp. Ich bat ihn damals, mich nicht zu heiraten. Aber er wollte es durchaus. Er glaubte an mich, genauso wie ihr beide jetzt. Ich konnte einfach nur hoffen. Leb wohl, Ridgewood, eben du 1312 in Oaksbury. Ich hoffe, ich werde mich immer an alle die Stufen und Türen und Tapeten erinnern. Lebe wohl, Emerson-Schule, dort an der Ecke Linden Avenue, Miller Street. Leben Sie wohl, Miss Smorker und Miss Kremer, bei denen ich Englisch lernte, und Miss Madison, bei der ich Naturgeschichte hatte. Lebe wohl, Kirche, in der ich allen gesegnet wurde. Lebt wohl, Dr. McReady, Mrs. McReady und Julia. Und lebt wohl, Vater und Mutter. Ach, jetzt habe ich genug vom Abschied nehmen. Aber ich verstehe das gar nicht. Ich konnte doch nie so sprechen. Ich war immer so hausbacken und nüchtern und ich hatte nie Mut, den Mund aufzutun. Aber ich sehe schon. Ich verstehe schon alles. Schon recht. Gut so. Das war also der Schlafwagen Pegasus, der jetzt schon durch die Vororte Chicagos fährt und bald in den Hauptbahnhof einlaufen wird. Eben glitt draußen der Vorortbahnhof Inglewood, Chicago Süd, vorbei. Da hinten tauchen die Türme der Universität Süd-Chicago auf. Schaffner? Schaffner? Jawohl, Madame. Schaffner, Sie hatten doch versprochen, mich Punkt 5.45 Uhr zu wecken. Verzeihung, Madame, aber das war heute eine furchtbare Nacht in diesem Schlafwagen. Eine Dame ist schwer krank. Geht es ihr denn schon besser? Nein, leider nicht. Aber es ist dir doch nichts Ernstliches passiert? Ja, etwas Ernstliches darf natürlich nicht in diesem Schlafwagen passieren, aber... Junger Mann, nehmen Sie doch bitte endlich den Fuß aus meinem Gesicht. Verzeihung, gnädige Frau, ich bin nur ausgerutscht. Also ich muss schon sagen, dauernd haben Sie mich diese Nacht belästigt. Jetzt reißen Sie den Vorhang auf, als ich gerade einschlafen will, dann verlieren Sie Ihren Gürtel und jetzt setzen Sie noch Ihren Fuß in mein Gesicht. Ja, aber doch nicht in Ihr Gesicht, gnädige Frau. Außerdem sollten Sie einmal Ihre Strümpfe stopfen lassen. Sollten Sie schämen, so mir zu laufen. Sie denn niemand Ihre Strümpfe stopft? Nein, leider nicht. Nur weil Sie zu eingebildet sind, um zu heiraten. Daran liegt es. Sie sind zu eingebildet. Bill! Bill! Ja, was ist los? Und Bill, wie viel Trinkgeld gibt man eigentlich dem Schaffner? Ich bin so lange in Russland gewesen, ich weiß warum. Mein Gott, ich habe auch keine Ahnung, wie man da reden muss. Chicago! Chicago! Alles aussteigen! Endstation! Sie hörten Schlafwagen Pegasus von Thornton Wilder, eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1953. Es sprachen Max Noack, Otto Ruwel, Anne-Dore Huber, Hermann Nielsen und andere. Regie Hermann Wenninger.